Wir versetzen uns in die Lage einer verletzten Gazelle. Was? Die in der brütenden Hitze der afrikanischen Steppe vor sich hin verwest. Ich kann es mir vorstellen, aber bleh. Und langsam kreisen die Aasgeier, genau das wollte ich sagen, Aasgeier über die rottende Leiche und dann in einem Moment auf einmal schießen sie auf den Kadaver zu. Aber niemand hat damit gerechnet, dass plötzlich Captain Planet. Ja. Captain Planet auftaucht und die Aasgeier vertreibt. Was dazu führt, dass die Aasgeier dann jämmerlich verhungern. Und es waren die letzten ihrer eigenen Spezies. Deshalb wird Captain Planet von Gaia gefeuert. Und wir müssen fortan einen besseren Superhelden-Cartoon gucken. Mal ganz ehrlich, wir bleiben mal in Charakter. Warum soll dem Captain Planet eine tote, vergammelnde Gazelle retten? Es war nicht sein bester Tag, er hatte Mitleid mit dem Tier. Also er wollte, dass das Tier seine letzten Momente in Würde verbringt. Erzähl weiter. Ja, er wollte, dass das Tier seine letzten in Momente in Würde verbringt. In der Max das einfach nochmal wiederholt, was er eben gesagt hat, fahren wir jetzt einfach mal die Intro-Musik ab, das wird nicht besser. Kampf irgendwie, soll ich mal Initiative würfeln? Während okay. du die Initiative ja, gut, würfelst, kassierst du schon den ersten Schlag vom Opa. Initiative legt praktisch fest, wie schnell man auf die andere reagiert, beziehungsweise wie schnell man allgemein ist, ne? Im Kampf jetzt. Wie schnell man auf den Kampf reagiert. Aus allen möglichen Geschwindigkeiten. Okay. Genau, wo sieht man Basiswert, der liegt bei 15 und da kommt jetzt noch ein W6 dazu, also ein sechsseitiger Würfel. Das wäre bei mir eine 2, das wäre dann ein Basiswert von 17. Dagegen hat der Opa 16. Oh Gott, okay. Das heißt, ich könnte auch durchaus anfangen. Ne? Ja. Wie weit stehen wir uns auseinander? Der Ring hat so einen Durchmesser von vielleicht... Also ein normaler kleiner Ring, ne? Schnuggelig. 5 Meter. Ja, ein bisschen größer. 2 Meter. Nun gut, dann würde ich direkt auf den... 10 Meter Durchmesser insgesamt. Alten Mann. Ich habe im Radius aus. Losgehen und... würde einen Sprungtritt mit Anlauf versuchen. Roundhouse-Kick. Wie werdet ihr die erstellen? Das Gesicht. Der ist um 4 Punkte erstellt, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, nicht irgendwie Rüstung. Darf ich nochmal auf Rechtskunde würfeln? Also, ich hab die abgelegt. Also der Opa hat nur noch eine Stoffhose und Stiefel. Alles klar. Ist und sexy. Hat sonst alles entblößt. Nun denn, ich hätte mit der 7 das dann geschafft. Hast du den gerade gedreht? Nein, ich habe ihn umgedreht, so. Er lag doch gerade auf der 17, oder? Nein. Ja, und dann hast du ihn gedreht. Ja, aber nur um 180 Grad. Also nicht so rum. Also, warum dreht denn der Typ da oben im Ring die Würfel um? Was ist das denn? Werft ihn mit einer Haxe. Bezahlt endlich. Fremde, wer seid ihr? Keine Ahnung. Was? Nein. Okay. Kein aber Grund, so auszurasten. Nee, verstehe. Ja gut, es ist in Ordnung. Ich seid ja eigentlich so aufgebracht. Ich traue grundsätzlich jedem zuzujubeln, auch mir selbst. Ich will einen Kampf sehen. Und Frauen. Und Schweizer. Und Schweizer. Ja. Wo ist eigentlich meine Schweizer? Ach, da. Mittlerweile hat sich auch Ulrike eingefunden und nutzt das Ganze aus, um ihr Bier zu verkaufen. Oh. Vibe! Lennart, muss ich noch mehr tun, außer die erschwerte Probe würfeln beim Sprungtritt? Erstmal nicht. Erstmal nicht, oh Gott. Also ich renne jetzt auf Alrike zu und versuche sie von hinten anzufassen. Das gelingt dir ohne Probe. Nee, du fasst daneben. Es sei denn, du möchtest weiter oben anfassen, dann müsstest du wegen deiner Körpergröße schon etwas mehr anstrengen. Sprungprobe. Fass ja, fass oben an. So, was muss ich jetzt würfeln? Wenn du oben anfassen willst, mach mal eine Athletikprobe. Athletik. Was ist der Halbelf? Hier steht jetzt BE mal 2. Ja, trägst du Rüstung? Ein Kettenhemd lang. Und ein Helm. Ein Helm. Ja, den Helm. Ja, den Helm habe ich aber schon wieder vergessen. Ja, das heißt, die doppelte Behinderung okay. wird angerechnet. Das heißt, es wäre entsprechend schwer. Okay. Man hat eine Rüstungsgewinn, dann wäre es nämlich nur 3. Also um 6 dann. Ja, gut. Dann wäre das um 6 Punkte erschwert. Okay, dann würfel ich mal G. Ist drunter. Kondition war 6, ne? Ja, Konstitution. Konstitution. Ist auch drunter. Stark. Körperkraft. Ist auch drunter. Was hast du denn für einen Talentwert gehabt? Talentwert? Ja. Achso, das ist eine 5. Eine 5. In dem Fall wären deine Eigenschaften... Hat aber geklappt, ich habe geguckt. Ja, ja, gut, aber ich meine nur für Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ja, ja. Also Eigenschaftswerte, wenn dein Talentwert bei 5 liegt und es wäre um 6 erschwert. Und meinetwegen, du müsstest auf Körperkraft würfeln, hast du Wert 15. Dann würde der praktisch einen runtergesetzt werden, weil die Erschwernis dein Talentwert übersteigt. Also hättest du jetzt 5 im Talentwert und die Erschwernis wäre 6. Dann wäre praktisch durchs Ausgleichen gar nicht möglich dadurch. In dem Fall. Die Erschwernis wird dann übertragen auf die Eigenschaftsproben. Ja, die werden dann praktisch auch. Aber du hast gesehen, dass das geklappt hat. Ja, ja. Ich habe das nicht verfolgen können. Ja, ja, hat es auch. War nur so ein Zusatz fürs nächste Mal. Du hast das ja alles ziemlich weit unterwürfelt. Genau. Dann fasse ich sie jetzt an. Oh, die Rüstung springt hoch und klammert sich an die Hufe. Schweißtaxe endlich! Ja, ich bin gerade in der Luft am Fliegen und drehe meinen Kopf leicht und schaue grinsend zu. Ja, sie schreit auf. Wer ist das? Was ist das? Habt ihr meine Schweißtaxe? Ja, ihr seid das! Weg da! Versucht sich loszureißen. Und entblößt sich. Möchtest du loslassen oder weiter? Ich will festhalten. Ja, würfel mal Körperkraft. Hat er denn genug Platz, um sich festzuhalten? Ja, klar. Ist ja richtig. Da ist eine 16, ist um 1 drüber. Fällt's auf Fresse. Ja, dann schafft sie es, dich abzuschleudern. Okay. Und fällst auf den Boden. Du fällst in den Ring gegen den Teufel. W6, wie wird die Schaden, der Schaden berechnet bei Anspruch? Übrigens, beim Raufen gibt es Ausdauerschaden, kein Schaden. Also es gibt Ausdauer und es gibt Lebenspunkte. Okay. Und also direkter Nahkampfschaden ohne Waffen macht halt praktisch den halben Schaden auf die Lebenspunkte und die Hälfte geht auf die Ausdauer. Irgendwann ist man so erschöpft. Nee, der volle Wert geht auf die Ausdauer. Ja, der volle Wert geht auf die Ausdauer und der halbe Wert geht auf die Lebenspunkte. Okay. Also irgendwann ist man halt so zugrunde gerichtet durch die Lebenspunkte, dass man nicht mehr kämpfen kann. Aber meistens geht die Ausdauer vorher zugrunde, so dass man einfach nicht mehr kann, weil man so halt oft gegen den Kopf bekommen hat, obwohl der Kopf noch intakt ist, in Anführungsstrichen. Okay. Na, bei dir nicht. Was denn? Kopf intakt. Wolltest du das würfeln? Ja. Beleidigung auf 10 habe ich, mein Freund. Die 1 stellt nicht dafür dar, dass ich meinetwegen etwas um 3 Punkte oder um 4 Punkte geschafft habe, sondern die 1 stellt dar, dass etwas besonders gelingt oder dass es wirklich gelingt. Also nicht, da muss ich nicht gucken mit den Werten, sondern die 1 heißt generell, es gelingt. Genau wie die 20 generell heißt, es misslingt oder du patzt. Mhm, okay. Und danach gibt es einen Bestätigungswurf. Dann schaut man danach, ob ich es dann nochmal schaffen würde praktisch. Und wenn das dann wieder in diesen Bereich fällt, dann tritt die 1 nicht nur als also wenn ich es danach nicht schaffen würde, wäre es geschafft. Würde ich es dann nochmal schaffen, auch bei so einer Erschwernis, dann passiert irgendein Vorteil oder dem anderen passiert irgendwas anderes. Oder sowas. Dann ist halt kritisch quasi. Okay. Ja, also man kann, wenn man so schnell ist, zum Beispiel einen Freischlag bekommen, wenn ich jetzt richtig stil schnell abwehre, könnte ich ihm einen setzen, ohne irgendwas zu machen oder so, oder eine Aktion zu verbrauchen. oder er kriegt einen Malus auf Initiative, keine Ahnung. Das ist Meisterentscheid und der sagt auch bestimmt was dazu. Ja. Ja, der Opa hat jedenfalls auf dich zugeschlagen und hat dann kurz bevor er bei dir angekommen ist, die Faust hochgezogen und wollte dir unters Kinn schlagen. Mhm. Aber das konntest du auskontern. Wie hast du das getan? Ich habe die Hand verschluckt. Ja, möchtest du jetzt eine Bissattacke setzen? Nein, das kann ich nicht. Er touchiert leicht meine Barthaare. Dann will ich mit meinem Bart lenke ich seinen Schlag dann zur Seite ab und würde dann direkt einen Schlag hinterher setzen wollen. Ja, er nutzt die Drehung, den Drehimpuls, den er bekommen hat von meinem Bartschwung. Wirbelt ein bisschen herum. Okay. Und nutzt die Fliehkraft quasi, um dir sein Bein gegen das Gesicht zu donnern. Ja. Aber du kannst dich leicht darunter wegduckeln. Okay. Ja, dann denk langsam mal, es ist Zeit, ihm wieder den Hammer des, den physischen Hammer des Magus zu zeigen und hau dir einen achter Wuchtschlag raus, der wieder treffen würde. Oh Gott, ey, was würfel ich denn hier? Oppi hat eine 20. Oppi patzt. Oppi patzt nicht. Oppi pariert nur nicht. Ja, und das würde jetzt bei einer 8er Erschwernis plus 1, 2, 10 Schaden geben, wieder auf die Ausdauer. Und so langsam wie das steht der noch? Ja, die reden sich über die Stadt machen hier auf. Er schwingt zurück und das, was der andere Baron und schwingt dann wieder nach vorne und versucht dir eine Kopfnuss zu geben. Ja, ich halte dagegen mit einer Kopfnuss. okay. Ja, würde gehen. Doch, seine Kopfnuss. Also, ja, meine auch. Ja, es knallen die beiden aneinander. Es kann beide Schaden machen, ne? Okay. Was? Beide gucken sich böse an, die Blicke treffen sich. Oh Gott. 5. 7. Also ja, bei mir wären es dann nur 6. Obwohl, bei Körperkraft, ja, 6. Bei mir. Ja, nur. Ja, auch Körperkraft. 16. Ja, hat er. Was? So, der ist stark wie der Zwerg. Ja, Junge. Ja, gut. Der muss ja auch die Leute vor so bösen Zwergen beschützen. Alles klar. Darf ich meinen Angriff jetzt oder trotzdem durch anführen? Also, hält er das überhaupt noch aus? 5 Schaden nochmal? Ja, 6 waren es, oder? Bei mir waren es 6, ja. 6. Hatte dann halt, ja, noch steht er. Da bin ich ja ganz schön beeindruckt von dem Opa. Und würde dann eben erstmal signalisieren durch meine Gestik, wie beeindruckt ich von seinem Kampf bin, vor allem, dass er meine Sprungtritte und dann da alles bestanden hat. konzentriert aber wieder ernst werden und direkt meine Gerade setzen. Hast du mal gerade gegriffen? Was? Ich dachte, das war ein Konter. Ja, ich meine nicht einfach mehr Angriffe machen, weil du sie Konter nimmst. Du hast gesagt, ja. Konter ist ja nicht durchgegangen, oder? Ne, ich habe einfach pariert und bei Parade haben wir beide Schaden bekommen. Ich habe mich natürlich ein bisschen zurückgehalten und versucht, die Menge noch ein bisschen mit meiner freien Aktion anzuhalten. Oppi! Falltapsen! Stell mich wieder vor ihm auf und hol die Schelle raus. die Respektschelle. Ja, er würde glatt daneben gehen. Ja, er fängt deinen Arm. So geht das eine Weile hin und her. Fällt er hin. Er versucht wieder aufzustehen. Habe ich eine Freiaktion? Bricht dann zusammen. Oh. Ja. Also wirklich anerkennt und auch ziemlich angeschlagen helfe ich dem Opa hoch und gratuliere erstmal der Stadtwache zu der grandiosen Ausbildung, die nur 50 Jahre dauert. Warte, Helmbrecht. Die Leute, die tun der Stadt gut. Die können hier bleiben. Sehr, sehr schön. Ja, Marvin kann ja die Wetten einsammeln langsam. Ja, tue ich. Wenn du gewinnst, musst du nicht die Restgebühren bezahlen. Ja. Ach, darum haben wir gespielt. Ja. Sehr schön. Ja, da hatte ich ja doch was gewonnen eigentlich. Nee. Wie viel Gewinn habe ich denn durch die Wetten? Aber mir kriegst du 10. Und mit Wettsystem, da fragst du am besten Maxi. Ich hatte, Der Torvalla hatte doch gewonnen, oder? Ja. Ja, ja, dann habe ich meine Wette gewonnen. Wie viel hast du gesetzt? Nichts. In meinem Kopf habe ich einen Silberteiler gesetzt. In deinem Kopf, alles klar. Dann bekommst du... Ich habe 10 gesetzt. dann kriegst du 2 wieder. Ich nahm einen großen, prall gefüllten Beutel mit Silbertalern raus und fischte da 10 kleine Silbertaler. Feuer gegeben. Unberecht. Oh, schon. War mir eine Ehre mit Ihnen Geschäften. Ja, und ich verdrück mich sofort mit dem Magier in den nächsten Fressstand. Gut, ich bin auch ganz schön angeschlagen. Weiß nicht, wie sind die Leute noch drauf? Ich bezahle dir ein Bier. Das ist sehr toll. Aber das nehme ich dankend an. Ja, zum Wohle. Das war gut gekämpft. Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass dieser alte Gardist noch so viel Feuer in sich hat. Ich auch nicht, ich auch nicht. Er hat die Kraft der Jugend. Doppelherze. Doppelherz. Das liegt der Zwerg noch im Matsch, oder? Ja, liegt da noch rum. Ja, und wird böse angestarrt von der Dame. Die schützen die Hände vor ihrem Brust. Fremde, was tun Sie da? Stellt euch nicht um! Ihr wolltet meine... Wisst schon. Alter. Was war das? Dem Zwerg fällt ein, was er da gemacht hat. Ausnahmsweise, weil ihm hatte alt einmal das schlechte Gewissen und er möchte sich gerne verstecken. Ist das nicht ein bisschen erschwert, weil die vor dir steht und. Ein Vogel! Er versteckt sich in der taucht ab in dem Schlagklopfen. Ja. Ich mach's ganz anders. Over and out. Ich mach's ganz anders. Ja? Ich versuche sie zu überreden. Zu betören. Ich versuche sie zu überreden. Den Wirt nichts davon. Bei Zwergen begrüßt man sich so. Dass das ja gar nicht so schlimm ist und dass sie dem Wirt davon nichts sagt. Und ich habe hier einen Wert von 7 stehen. Eine Zwergen-Ehr, ey. Okay. Ja, ich würde dir aber auch 5 Punkte Erschwernis darauf geben. Und wenn er das einfach ausspielt. Das ist nämlich schon ein bisschen. Okay, was hast du nochmal Erschwernis? Dann würde dein Wert von 7 um 5 Punkte reduziert werden. Auf 2. Das heißt, du hättest noch 2 Punkte zu Ausgleich. Okay, dann würfel ich mal zuerst Intelligenz. Die ist drunter. Mhm. Konstitution. Auch ist drunter. Natürlich. Körperkraft. Was? Nee, ich würfel gerade was ganz Falsches. Überreden wollte ich. Mhm. Dann hätte ich noch 3, aber... Ne, da muss ich noch von vorne würfeln, aber ich weiß nicht, ist egal. Kannst auch die Werte nehmen. Ja, komm. Also nur noch den. Da muss ich jetzt der Charisma würfeln hier oben. Ja, genau. Das ist Charisma 11? Ja. Und auch drunter. Oh. Allgemein lässt sich auch sagen, dass man viele solche Aktionen vielleicht auch den Rollenspiel umgehen kann, oder? Ist so eigentlich möglich. Ja, aber ich habe mir so wenig gewürfelt, wollte ich mal wieder. Genau, ja, sowieso. Also von so einem Grundlagenstandpunkt muss man auch sagen, es ist gemein, wenn zum Beispiel die Kämpfer und die Naturcharaktere sich immer auf das verlassen dürfen, was da drauf steht, auch wenn sie von dem, was sie da tun, eigentlich keine Ahnung haben. Richtig. Aber die Gesellschaftscharaktere dann gezwungen werden, das auszuspielen, obwohl sie vielleicht nicht so viel Ahnung von irgendwelchen rhetorischen Sachen haben. Okay. Und deswegen sollte man denen die Möglichkeit geben, auch auf ihre Werte zu würfeln. Hast natürlich recht. Und am besten ist, wenn man dann so einen Kompromiss macht, denke ich, und dann erst würfelt und dann einfach das ausspielt, was die Würfel so ausspucken. Ja. Jo. In diesem Fall lässt die sich dann langsam beruhigen, nimmt die Hände von ihrer Brust weg. Oh, also gut, so funktioniert. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Also, das sind ja wirklich. Worüber wissen Sie Bescheid? Sind ja wirklich garstige Sitten bei den Zwergen. Also. Zwerge, ja. Ja, die Zwerge, das sind schon Kollegen. Ja, also nichts für ungut. Kargor, was für Situationen würde ich immer bringen? Doch, mein Gott. Dann geht sie langsam. Wer sind Sie, Fremde? Geht sie langsam wieder in die Taverne. Und langsam verstummt die Menge und blickt in eine Richtung. Okay. Mit 2 Leuten im Schlepptau kommt ein Mann, vielleicht 30 Jahre alt oder so, mit einem strengen Gesicht, mit 2 Rentnern an seiner Seite, blickt sich kurz um und steuert dann auf dich zu. Fuck. Du Früchtchen schon wieder. Was habe ich denn dieses Mal angestellt? Das sieht der gastige Alpel von Probleme. Illegales Glücksspiel. Nein, ist nicht alles, egal. Was ich hier doch. Sehe. Hier steht ein verdächtiger Halbelf. Da liegt eine meiner Stadtwachen K.O. im Ring. Was soll ich da denken? Es gab hier vorhin einen Schaukampf und dieser freundliche Torwaller hat sich mit eurer Stadtwache einen Schaukampf geliefert. Ihr könnt ja warten, bis der Kerl wieder aufwacht und dann ihn befragen. Ich bin mir sicher, er gibt seine Niederlage zu. Und was hat denn dieser Zwerg hier auf sich, der da immer schliegt? Dieser Zwerg, der ist ein wenig verwirrt. Vorhin hat er diese... Gastige Halbelf! Vorhin hat er diese arme Schankmaid angesprungen und sie begrapscht. Wir sind Weiber! Dazu werde ich sie noch mal befragen müssen. Okay, in Ordnung. Dann tun Sie dies doch bitte. Ihr macht einige Handbewegungen, die beiden Rentner packen dich an den Arm und er geht in die Taverne. Großartig. Da wird er abgeführt, der garstige Elf! Recht so! Nach kurzer Zeit kommt er auch schon wieder heraus. So, so. So wie ich die Geschichte verstanden habe, hat sich dieser Herr nämlich eigentlich recht zivilisiert verhalten, bis ihr aufgetaucht seid. Habt ihr ihn irgendwie mit eurer komischen Elfenmagie bearbeitet und gezwungen, irgendwelche perversen Sachen anzustellen. So muss es sein! Ich habe alles davon vergessen! Das klingt ja immer verdächtiger. Ich beherrsche überhaupt gar keine Zauber dieser Art. Alle Elfen! Alle garstigen Elfen beherrschen garstige Zauber! Das habe ich aber auch gehört. Das sind doch nur Gerüchte. Hey, Gelehrter Herr. Was ist nun schon wieder? Ihr kennt euch doch sicherlich aus mit allen Arten von Zauberei. Bestimmt mehr als ihr. Darin konsultiere ich euch. Ja, ist ja wunderherrlich. Was könnt ihr mir erzählen über irgendwelche garstige Zauberei, die solches Elfenpack da macht? Ha, Elfenpack! Halb elf. Was könnt ihr mir erzählen über den Preis, den man für Wissen über Magie bezahlt? Darf ich euch das Steuerwesen dieser Stadt näher bringen? Ja, lass mich lieber auf meinen hohen Rechtskunde. Ja, du kennst das doch schon, oder? Ah, nee, genau. Nun gut. Worum geht's? Folgendes. Wir wollen natürlich in Praios Namen jedem seinen gerechten Prozess zukommen lassen und möchten deswegen nicht diesen garstigen Halbelfen da verurteilen, ohne genau zu wissen, was er denn eigentlich verbrochen hat. Garstiger! Auch im Moment sieht alles danach aus, dass er mit seiner garstigen Elfenzauberei diesen werten Angroscho hier verzaubert hat und gezwungen, der armen Dame da hinten ganz Ungebührliches anzutun. Auf garstige Art und Weise. Möchte ich hinzufügen, ja genau. Was könnt ihr uns dazu sagen? Ist Elfenmagie in der Lage, so etwas zu tun? Ich glaube schon, oder? Ich würfel mal auf Magiekunde. Also. 3 Punkte erschweren es wegen fremder Repräsentation. Ja, klappt. Ausgezeichnet. 3 Punkte übrig. Und ja. Was willst du ihm jetzt sagen? Also was du auf jeden Fall weißt, ist, dass man immer wieder hört von Elfen, die irgendwelche, von Leuten, die plötzlich ganz hörig waren einem Elfen gegenüber und getan haben, was er wollte, auch wenn sie ihn vorher nie gesehen haben. Ein Moment, aber will er mich denn da jetzt verurteilen? Das weißt du noch nicht. Das wartet ja gerade auf das kundige Urteil dieses... Bleibt er neutral. Also, ich in meiner Akademie habe schon mehrmals von Berichten und Augenzeugenberichten gehört, dass Elfen anscheinend wirklich dazu in der Lage sind, auch wenn das natürlich keine gut ausgebildeten Gildenmagier sind, Leute zu kontrollieren und ihnen sogar Anweisungen zu geben, die sie dann ohne Widerwillen befolgen. Also könnte es durchaus sein, dass dieser garstige Halbelf. Jawohl. Wieso garstig? Weil alle Elfen garstig sind! Etwas damit zu tun hat. Ich wage es aber zu bezweifeln, dass so ein... Was sind Sie nochmal von Beruf? Jäger. Ich bin ein simpler Jäger. Ein garstiger Jäger! Ein Wilderer. Das sind alles bodenlose Anschuldigungen. Garstige Anschuldigungen! Welches Motiv soll ich denn überhaupt haben? Ein garstiges! Welches garstige Motiv? Garstigkeit. Ihr seid doch alle gleich! Das garstigste. Na, er ist nur halb garstig. Dass dieser Jäger, Halbelf, was auch immer dazu in der Lage wäre, sowas zu vollbringen. Aber theoretisch wäre es möglich. Das passt alles ein bisschen zu genau zusammen. Findest du nicht auch, du garstiger Elf? Welches Motiv soll ich denn bitte schön haben? Garstigkeit! Naja, darf ich anmerken, er ist fast ein Elf und er ist ein Zwerg. Elf, Zwerg, Elf, Zwerg. Klappt nicht gut. Das hast du gut erklärt, Zipfelmütze. Das gibt mal wieder eine Probe auf Streit. Wer hat auf Streit so 12, ganz ehrlich? Pass mal auf. Mach mal Herrschaftszauber. Herrschaftszauber. Mach mal genau das, was dem Elfen vorgeworfen wird. Ich kann ein... mit dem Zauber Respondami kann ich doch jemanden dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen, oder? Ich muss dazu sagen, ich bin schwer zu verzaubern. Ach, verdammt. Boah, Imperavi, befiehl ihm einfach was. Respondami Wahrheits. Ach ja. Oh, wie cool. Erklär mal eben, was du da siehst. Das könnte nochmal ganz interessant werden. Ach so, hier ist ein Zettel, wo meine ganzen Zauber drauf sind, die ich beherrsche. Und hier ist natürlich wieder ein Wert, wobei ich natürlich unterschiedliche Zauber zur Verfügung habe und die auch unterschiedlich gut kann. Mhm. Und das funktioniert hier so ähnlich wie bei den Talenten, dass ich so auf drei Attribute würfeln muss. Mhm. Wobei man bei den Zaubern als Zauberer immer die Möglichkeit hat zu spontan eine Modifikation, heißt sie, dass ich die Zauber so verändere, wie ich sie gerade brauche, und das wirkt sich dann auch auf meinen Talentwert aus. Zum Beispiel muss man normalerweise bei einem Zauber sprechen. Will ich den Zauber aber heimlich machen, ohne sprechen, muss ich eine Erschwernis in Kauf nehmen. Und dann gibt es so verschiedene Sachen. Zum Beispiel kann ich mir extra viel Zeit mit dem Zauber lassen, dann wird es dadurch einfacher. Okay. Imperavi Handlungszwang soll ich dann mal probieren. Mach mal Imperavi. No. Muss ich schon mal würfeln. Ja, ich lasse mir natürlich etwas mehr Zeit damit. 5 war die Magieresistenz, also 5 Punkte habe ich automatisch. Das gleicht sich wieder auf und kommt auf 0. Und jetzt dadurch, dass ich mir mehr Zeit lasse, müsste ich 3 Punkte zusätzlich bekommen. 4. Jeden Magier kriegen einen mehr. 4 Punkte zusätzlich, meine ich natürlich. Und, hat mich getestet. Die erste Probe gelingt. Wo ist es? Die zweite ebenfalls. Oh. 20. Eine 20 macht mir die ganze Sache kaputt. Hast du Zauberkontrolle? Nee. Dann merkst du das nach der halben Zauberdauer. Wie hoch ist die Zauberdauer? 10 Aktionen. Also nach 10 Aktionen, 15 Sekunden merkst du, dass dein Zauber nicht klappt. Solange steht er in der Gegend rumfuchtelt und labert auf Latein oder so. Was redet ihr da? Interessantes Zeug. Was ist mit euch? Habt ihr Anfälle oder was läuft da? Ich versuche jetzt eine Rechtskundeprobe. Muss er nicht trotzdem sagen, was er will? Was er machen will? Nee, der Befehl kommt ja im Anschluss an die Zauberprobe. Und so weit ist er gar nicht gekommen, die vollständig zu machen. Ich probiere es mal mit Rechtskunde, ob ich irgendwas machen kann, was den Halbelf entlastet. Und vielleicht sogar den Verdacht auf den Zwerg lenkt. Du verlierst auch 7 Astralpunkte wegen dem gehauenen Zauber. Ach ja. Das ist die Hälfte von den eigentlichen Kosten, weil er die nicht geschafft hat. Wenn ich mich mal einmischen darf. Ich möchte Ihnen ein Experiment zeigen. Beweisen quasi. Ich war ziemlich Zeuge von den meisten. Sehen Sie her. Ich habe jetzt hier einen Stößel. Ja, edler Herr. Ein ganz normaler Schlüssel. Oh, was ist das? Sehen Sie den Schlüssel? Oh, ein Schlüssel. Ich lege ihn in meine linke Hand. Oh. Ich tue meine Hände hinter den Rücken. Oh. Ich nehme sie wieder vor. In welcher Hand ist der Schlüssel? Wer sind Sie, Fremder? Beweisführung mit Zen. Ich fürchte, ich kann euch nicht folgen, edler Herr. Wo ist der Schlüssel? Glauben Sie wirklich, dass der Elf es nötig hätte, eine derart dumme Kreatur zu verzaubern? Das macht die Sache auf jeden Fall viel, viel, viel, viel einfacher. Wenn er möglich wäre, durch seine Zauberei seinen eigenen Intellekt auf den Zwerg zu übertragen, wäre das ja durchaus ein Gewinn. Eventuell hätte er es auch ohne Zauberei schaffen können. Sehen Sie sich diesen Trunkenbold an. Ja. Garstigen Trunkenbold. Garstiger Trunkenbold. Alkoholsüchtige. Keine schlimmen Wörter. Sehen Sie sich diesen Trunkenbold an. Was für einen Vorteil hätte er von diesem... dieses... Geschöpf? Wenn hätte hier ein Geschöpf, sie Puncher. Naja, er hat dich beleidigt. Du kannst auch so darauf... Du kannst ihn nicht Knast schicken. Du kannst ihn auch so deshalb wütend sein. Ja, finde ich aber nicht. So eine kleine Einführung ins aventurische Rechtswesen. Wenn ein Adliger behauptet, er hätte irgendwas gesehen, dann glaubt man ihm das meistens. Ah, cool. Vor allem, wenn die anderen Leute irgendwelches Gesindel sind. Garstiges Gesindel! Also ich... Er ist nicht ganz Gesindel. Er hat irgendwie... Wie hoch war sein Sozialstatus? Nur 5. Na, okay. Ja, der ist doppelt so hoch. 10. Ja, okay. Mal 2, Bitch. Also der Magier hier dürfte der Einzige sein, den man nicht gleich ganz, den er nicht beliebig als Bein pinkeln darf, weil der von der Lobby geschützt ist. Finde ich auch. Zwerge haben keine Lobby. Die haben eine garstige Lobby. Also ich möchte eindeutig klarstellen, dass ich weder glaube, dass dieser Trunkenbold auch nur in der Lage ist, etwas derart Komplexes auf die Beine zu stellen. Des Weiteren, dass dieser andere Teilnehmer an der Sache, dieser Zwerg, etwas davon mitgekriegt haben sollte, von seiner eigenen Tat. Kagrok, was hast du wieder angestellt? Seid bedankt, edler Herr. Möge Firun euch segnen. Ja, danke. Werter Herr, darf man denn fragen, woher ihr stammt? Wer seid ihr überhaupt? Mein Name, den solltet ihr sicherlich kennen, ist Douglas von der Heide. Ich komme aus dem Horasreich und bin dort Alchemist und Sohn eines Baron. Oh. Also dann euer Wohlgeboren. Ihr habt also, ihr seht das also anders als unsere Wache bisher. Ja. Nun gut. Wisst ihr, ich kenne diesen Garstigen und ich war eigentlich der Meinung, er würde neben Wilderei vielleicht auch mit seiner Elfenzauberei hier, aber... Er muss es getan haben, ich kann mich an nichts von dem mehr erinnern. Wollt ihr damit behaupten, der ehrenwerte Herr würde wahllos Anschuldigungen in den Raum stellen? Der Adlige hat doch vorhin schon bewiesen, dass dieser Zwerg reichlich vergesslich ist. Wer seid ihr, Fremder? wisst ihr, wie denn das Ganze abgelaufen ist, wenn ich so... Nun ja, ich saß hier und habe einen schlechten Wein genossen. Ja, Alrike, die immer noch Getränke verteilt an die Umstehenden, taucht kurz auf. Und dafür möchten wir uns noch einmal entschuldigen. Weib! Und ich soll verziehen. Ihr habt genug mitgemacht. Ja, sehr bedankt. Als dieser Herr nach Schweinsachsen verlangt hat, die nicht auf der Karte standen. Die ich auch nie erhalten habe. Mir fällt eine Schweinsachse aus der Tasche. Garstige. Jawohl. Halb elf. An der Bar saß und ein Bier nach dem anderen in sich hinein. So. Das sieht ihm ähnlich. Ich bin immer leicht betrunken. weil ihr garstigen Halbelfen so viel vertragt. Eher umgekehrt. Hä? Zumindest im Fall von Elfen. Elfen vertragen ganz wenig Bier. Ihr seid aber auch nur eine Halbelfe, eine garstige dazu! Was sind die Üben? Und der Opa im Ring hat mich 10 Silberstücke gekostet. Verhaftet ihn! Wie darf ich das verstehen? Ein junger Torwaler hat diesen Ring aufgebaut, zusammen mit seinen magischen Meint er euch? Kumpanien. Ja, ja, ja. Oh, verdammt. Ja, ich hab, ich war dabei. Der Torwaller ist ein Schausteller und ein gut aussehender Kämpfer. Und ein Schaukämpfer. Er winkt den anderen Wachmann heran. Helmbrecht, komm doch noch mal her. Ich weiß nichts von diesen Schaustellern. Sind die heute erst gekommen? Ja. Das, jetzt geht das schon. Und haben die denn auch alle Gebühren entsprechend entrichtet? Er wirkt nervös, blickt zu seinem bewusstlosen Kumpel rüber. Er schämt sich. Blickt er unsicher zu euch. Der Torwaller steht da so und lässt sich schon mal schlafen, ich bin gar nicht da. Ach so, wieso hast du denn so komisch gelinkt? Tatsächlich gar nicht so sicher. Vielleicht müsstet ihr dazu den Alten fragen. Vielleicht weiß der da. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Alles in Ordnung, ja. Ich habe zufällig etwas Riechsalz dabei. Dürfte ich? Ja, natürlich. Geht's den Alten? Jetzt unter die Nase. Wo ist der Feind? Nein, schon gut. Der Krieg ist vorbei. Gut! Wo ist der Jungspund? Und eine Rechnung mit dem offen. Welcher Krieg? Später. Wisst ihr, diese Schausteller hier, haben die alle ihre Gebühren entsprechend entrichtet? Ja, so knapp die Hälfte, würde ich mal sagen, ne? Also noch nicht. Nee, haben die nicht. Da fehlt noch die Hälfte noch. Das ist aber überaus... Er tritt an euch heran. Stimmt das? Die Lage sieht wie folgt aus. Wir wollten gerade unsere Gebühren bezahlen. Wo ist der Torwaller überhaupt? Keine Ahnung, wahrscheinlich in der nächsten Taverne. Habt ihr den unsichtbar gezaubert? Das ist ein Torwaller. Ich könnte den Zwerg unsichtbar zaubern und eventuell auch den Halbelfer. Nach allem, was ich weiß, sind Zwerge viel schwieriger zu verzaubern als Torwaller. Ja, ich bin ein Zwerg! Das ist ein Halbelf. Ja, aber es ist ein Torwaller. Er ist groß und gebräunt. Gut aussehen. Es geht halt hier zu verzaubern. Ja, wo ist der denn? Ist doch euer Partner. Guckt in der nächstbesten Taverne oder Kneipe oder Fressbude nach. Oder in seiner Kutsche. Oder in seiner Kutsche. Wahrscheinlich liegt er irgendwo faul rum. Nun gut. Aber ich nehme an, ihr seid sowieso zuständig für das Geschäftliche. Nein, das ist der Jahrmarktsdirektor. Der ist? Der gute alte Alrik. Alrik. Wo kann ich diesen Alrik finden? Alrik gibt's nicht. Ja, in seiner Kutsche. Wo ist die? Da drüben, einmal rechts, dann wieder links, dann die rote Kutsche. Ich muss euch bitten, mich dorthin zu führen. Natürlich. Du. Wulan. Leise Musik. Er weist dich an, voranzugehen und nimmt seine beiden Rentnerkumpels mit. Gehst du voran? Ja. Gut. Bin ich auch noch dabei? Nein. Du stehst da noch dahinter. Der Wachmann hat erstmal von dir abgelassen, weil der adelige Wort für dich eingelegt hat. Es ist übrigens so, wir wollten gerade die Gebühren bezahlen, als der Rentner sich zu einem Kampf mit unserem, mit dem Torwaller bereit erklärt hat, mit den Gebühren als Einsatz. Und wie ihr sehen konntet, hat der Torvaller, ich kann es mir nicht mal selbst erklären, den Kampf gewonnen. Nun, ungelehrter Herr, ich muss euch leider darüber informieren, dass ein solches Vorgehen nicht rechtens ist. Ihr seid nach wie vor gezwungen, die fehlenden Gebühren zu entrichten, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, oder diese Stadt zu verlassen. Sprecht mit dem Gardisten, er hat es selber vorgeschlagen und... Dazu ist er nicht befugt. Ein Grund mehr, mit dem Gardisten ein ernstes Wörtchen zu wechseln. Das hat Zeit, er liegt bewusstlos im Ring. Wieder? Wieder. Er ist wieder eingeschlafen. Hat der Meister jetzt entschieden. Ja, da ist er wieder hingelegt und ist wieder eingeschlafen. Der wurde von einem Plottklavier bewusstlos gehauen. Ja. Wolltest du Schnaps dazu? Ja. Und, aber dann so wirklich ein Eingieß, deswegen. Also, ich weiß nicht, aber... Der Vorschlag kam von einem Gardisten selber. Und normalerweise, also ich als rechtsliebender Magier, gehe davon aus, dass die Gardisten relativ gut über das Recht in ihrer Stadt informiert sind. Ich habe das Gefühl, dass unser werter Kollege sich dessen durchaus bewusst war und auch bewusst gegen die Regelungen verstoßen hat. Wow. Noch ein Grund mehr, mit ihm ein ernstes Wörtchen zu wechseln. Wie ich bereits andeutete, habe ich das vor. Und trotzdem, was haben wir jetzt mit der Sache zu tun, wenn ich fragen darf? Ihr schuldet uns Geld. Ich würde eher sagen, euer Gardist schuldet euch jetzt unser Geld. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wir haben uns an die Anweisung eines Gardisten gehalten. Die fehlerhaft waren. Das kannst du eigentlich auch ein rechtsdings würfeln, oder nicht? Also ja, auf dem Weg zu Alrix. Oder überzeugen. Ich bin zufällig auch an meiner Kutsche vorbei. Willst diskutieren? Ich war gerade so ein Halbschlaf. Du springst raus und greifst dir an. Nein, schmeißt die Tür auf oder bist du? Ich versuche mich da den Magier zu... Wir haben eine Befugnis, aber wieso steht das auf einem Blatt? Wie ich bereits sagte, darf ich meine Anweisungen nicht missachten. Aber da es sich hier wohl um einen äußersten Streitfall handelt, werden wir das vermutlich vom Grafen persönlich entscheiden lassen. Ja, aber ich sage es euch sicher, das könnte ernsthafte Konsequenzen haben, wenn ihr einfach so einen Magier belästigt. Ich darf belästigen, wen ich will. Okay, so langsam, während ich euch folge, bin ich mir definitiv sicher und glaube, was da vor sich geht. Also ich glaube, ihr sprecht Gareti. Und hör weiter zu, was ihr denn sagt. Ich werde diesbezüglich jedenfalls eine Audienz beim Grafen ersuchen. Es mag einige Tage dauern. Bis dahin möchte ich euch bitten, uns die entsprechenden Finanzmittel vorzustrecken. Sollte der Graf in eurem Sinne entscheiden, könnt ihr sie selbst reden zurückerhalten. Ja, ich weiß nicht, wie viel Münzen und Dukaten das sind, aber ich hätte da eine kleine Frage. An wen müsste ich mich wenden, wenn ich mich über ein Stadtbüttel beschweren will? Da müsstet ihr euch selbst reden, beim Grafen beschweren. Super, ihr wolltet ja einen Termin für mich ausmachen. Das passt ja perfekt, ne? Ich glaube kaum, dass ihr mit eurem Gesuch Erfolg haben werdet. Schließlich halte ich mich nur an meine Anweisung. Naja, ihr reicht meinen Gesuch ein, oder? Das ist richtig. Perfekt. So wie ich jedermanns Gesuch einreiche. Okay. Wie der Graf dann entscheidet, kann leider nicht ich bestimmen, sondern der Graf. Ja, Gott sei Dank. Nun denn, wie viele Silbermünzen wären das denn? Ich werde eine Zahl auf ein Blatt Papier schreiben. Und die will wissen annehmen. Ja. Er schiebt es zu dir rüber. Und was steht auf diesem Blatt drauf? Da stehen insgesamt 11 Dukaten, 7 Silbertaler, 8 Heller. Oh, scheiße. Ich empfehle euch, dieses Schreiben eurem Direktor auszuhändigen. Ich würde viel lieber auf die Vorladung des Grafen warten und mich so lange hier in der Stadt aufhalten, wenn es recht ist. Ja, habe ich das richtig verstanden? Also, dann können wir ja nicht vorzeitig aufbrechen, ne? Da verlängern sich doch nicht die Gebühren, die dann anfallen würden, wenn wir denn zahlen müssen würden. Doch, doch. Aber das ist ja unerhört. Würden wir. Ihr würdet dann die angemessene Strafe dafür zahlen, dass ihr den geregelten Finanzfluss dieser Stadt aufgehalten habt. Wir wurden ja praktisch betrogen von euch. Oh, scheiße. Sollte der Graf in eurem Sinne entscheiden und das auch so sehen, ja. Aber wenn nicht, dann nicht. Also nicht ihr, sondern er hat uns doch betrogen. Und er ist ja ein Vertreter der ganzen Stadtwache, oder nicht? Das hat der Graf zu entscheiden. Ob seine Gardisten sind? Welche Befugnisse seine Gardisten haben und inwieweit sie ihre Verpflichtungen übertreten. Aber in jedem Sinne wurden wir doch betrogen. Also wenn er sie hatte, dann haben wir recht. Und wenn er sie nicht hatte, ist er schuld. Schaut mich nicht so unheimlich an. Soll ich euch euer Gesuch beim Grafen vielleicht noch mit dem Vermerk Belästigung versehen? Wissen Sie was, wir können das auch anders regeln. Jetzt schreibe ich irgendwas auf dieses Blatt Papier und Sie kommen drauf. Ihr seht mir nicht aus, als könnte ich schreiben. Kann er auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich schreibe. Da steht also der Zwerg ist auch der Zwerg ist mir dafür zu eingeschlafen. Alles Scheiße hier. Der Schweinsachsen gibt's hier. Ah, mittlerweile weiß er. Steht auf. Schlaftrunken. Stößt die Wirtin von hinten an. Wir sind getrunken von der Pfütze. In Wirklichkeit war das nur Restalkohol. Ist eingelegt, der Zwerg. Und läuft hinter das Haus, wo oder zur Kutsche des Torweilers und stößt in die Gruppe, die sich da unterhält. Stark. Bemerken ihn, er ist so klein. Naja. Also ich bestimmt als Letzter. Aber der riecht vielleicht ein bisschen übel von der Alkoholpfütze. Ah, ihr seid ja auch wieder. Kann man den Zwerg trinken? Zwerg antwortet nicht, weil er schläft. Beim Laufen. Schlafe. Hallo? Hallo? Scheiße hier. Es ist ein Zombie-Zwerg. Döslin. Gelehrter Herr, wie haben wir das einzuordnen? Schweinshaxen. Das war ein Scherz. So ein Magier-Ding. Entschuldigung. So ein gebildete Leute sind. Garstige Schweinshaxen. Steht ja unter irgendeiner Art von Verzauberung. Ich drehe dem gegen Schienbein. Macht der davon auf? Macht er davon auf? Der Zwerg fällt um, schläft aber weiter. Gut, wir würfeln mal auf Brünstigkeit. Was würfel ich da? Du würfelst einfach, welchen Wert hast du da drin? Ah, 6. Wenn du dann 6 oder weniger würfelst, dann springt die an. Okay. Eine 15? Okay. Oh, schade. Dann bleibst du einfach da liegen. Okay. Schweinshaxen. Also einerseits sieht es aus, als wäre er wirklich verzaubert. Hört ihr das? Voll an die Moppelklappen. Was ist das für eine Sprache? Logisch. Das klingt so wüst und einäugig. Ich meine nicht die Sprache, sondern die lauten Schnarcher zwischendurch. So, als würde er. Da ist der erkältet. Garstige Schweinshaxen, Moppelklappen. Ich meine, er schläft. Ja. Ich meine, er erzählt schweinische Witze. Aber ihr habt jetzt die einmalige Chance, einen Zwerg zu verhaften. Warum sollte ich? Er hat doch offensichtlich nichts verbrochen. Keine Ahnung. Als Erfolgserlebnis oder so? Also für so einen? Ja. Wenn man das so sieht, hat er ja eine Falschaussage gemacht. Wer? Der Zwerg. Ja. Der Naht, so als Meister mal nebenbei, wie viele Stadtgardisten sehe ich in näherer Umgebung? Oh Gott, oh Gott. Die beiden Kumpels von dem Hauptmann dann den, und den Partner von dem Alten. Oh Gott, wie gewaltig geht der mir gerade auf den Sack? Warte, ich würfel das einfach aus. Theoretisch. Auf einer Skala von 1 bis Justin Bieber. Ja, er hat es auf die Skala Biomärkte geschafft. Das ist schon extrem. Wenn ich mich hinter ihn stelle, würde mir das Erleichterung geben. Worauf? Wenn ich ihn schlagen wollen würde. Oh. Bemerkt. Was? Wer ist dieser Torwaller überhaupt? Jetzt zwickert er schon wieder. Follow my charm. Und der Torwaller braucht wieder aus. Ich atme ihn ein bisschen. Ich trenne dienstliches und privates strikt. Ich auch. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr nach Sonnenaufgang zu meinem Haus kommen. Das ergibt noch nicht mal Sinn. In meiner Kutsche schon. Bei Gesinde, was ist mit euch los? Bei Raya, das ist mit mir los. Ich atme. Er wendet sich angewidert von dir ab. Kann ich das klar deuten? Garstige Moppelklau. Auch mal eine Intuition. Also so langsam, nachdem ich mir heimlich in meine Kutsche eingebechert habe, möchte ich nicht, aber ich bin es leider, etwas angetrunken werden durch die Stadt durch und gucken, was ich noch so vor mich finde, weil langsam gehen mir diese Schwätzereien auf den Sack. Ja. Immer noch. Aber jetzt merke ich es. Nach wie vor fordert der Stadtmann halt, dass der Direktor ihm das Geld aushändigt. Ich hab das Geld nicht dabei, tut mir leid. Garstiges Geld. Ich möchte es auch nicht von euch, sondern von eurem Direktor. Ja gut, dann gehen wir eben zum Direktor. Nun gut. Er klopft an den Wagen. Moment! Oh Gott sei Dank. Dürfte ich eintreten? Einen Moment. Ja, jetzt. Ja, und er tritt die Tür ein. Nein, nicht die Tür. Oh, verzeiht. Ich werde das von diesem Betrag abziehen. Kriege noch ein bisschen auf den Zettel rum. Ich brauche diesen Betrag aus Gründen, die Ihre Angestellten sicherlich schon nahegelegt haben. Ja, können wir da nicht noch ein bisschen verhandeln oder so? Ich weiß nicht. Inwiefern? Ich habe diesen Betrag in Anbetracht der Tür bereits reduziert. Na, dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen, ne? Ja, in einer Kiste, ne? Da ist Geld drin. Da geht er am besten mal hin und dann. Schmeiß ihn in die Kiste. Ja, der Wachmann geht da hin, macht die Kiste auf, beugt sich herein. Und tatsächlich schlägt der Direktor über in die Kiste zu und rennt weg. Oh, scheiße, wieso bin ich nur von Idioten umgeben? Aber er stolpert über den Zwerg. Ja, er fällt hin, ruft seinen Zauberfatzke um Hilfe. Hilfe! Zwerg wird wach. Wer seid ihr überhaupt? Hey, Zwerg, der Zwerg ist wach. Was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Wer seid ihr? Was habt ihr mit dem Stadtbüttel gemacht? Wächter, Gardist. Festgesetzt! Wer ist festgesetzt? Festgesetzt! Der Typ ist dafür zuständig, Leute festzusetzen. Ich setze hier niemanden fest! Ihr habt den Spieß umgerührt! Oh, Hackbraten! Achsen! Ist die Kutsche zufällig noch eingespannt? Oh. Da würde ich jetzt gerne die Kutsche mit der Kutsche wegfahren. Kann ich mich, okay. Ich sehe ja, was er macht und ich kenne ihn ja. Kann ich mich auch auf die Kutsche schmeißen? Klar. Wie spät ist es ungefähr? Sonst würde ich nämlich in den Sonnenuntergang fahren. Okay, dann fahre ich in den Sonnenuntergang. Ja, ach, dann mach ich Riesalz. Ja, die drei verziehen sich. Anteilend. Mit dem Hauptmann der Wache. In einer Kiste. Und ihr steht da. War hier gerade nicht noch eine Kutsche? Wer seid ihr? Oh! Eine garstige Elfe! Elf! Halb elf! Und dann kommt. Iron. Dann kommt jemand zu euch. Der Partner des alten Opas. Habt ihr das gesehen? Was? Wer seid ihr, Fremder? Ich bin Elmrecht. Ihr solltet mich doch kennen. Seid ihr nicht einer der Gardisten des Hotels? Ja, wie man an meiner Kleidung erkennt. Ja. Auf dem Namensschild. Auf dem Namensschild steht aber Alrik. Die werden nicht maßgefertigt. Das ist Stangenware. Edler Herr, ihr müsst das doch gesehen haben. Ich bin da. Ich dachte, wir sind in den Dingens. Nein, du bist jetzt hier. In der Tat. Der Hauptmann ist ja wohl offensichtlich gestolpert und in die Kiste gefallen. Eine Kiste also. Jedenfalls ist mein Hauptmann da reingegangen und dann ist diese Kutsche losgedonnert. Gerade eben war hier noch eine Kutsche. Sag ich doch. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Hauptmann von irgendwelcher Mondsucht besessen die Kutsche entführt hat. Um mit dem Pferd durchzubrennen. Ja, das sieht diesem Typen ähnlich, mit dem Pferd durchzubrennen. Boah. Und er hat den Zauberer. Was auch immer passiert ist, wir müssen sie aufhalten. Warum? Wieso? Weshalb? Da ist mein Hauptmann drin, der bezahlt mich. Sind wir denn hier in der Sesamstraße? Warte eine Sekunde. Ich hab das denn kaputt gemacht? Oh Gott, das wird geglaubt. Auch wenn unsere Stadtkassen recht leer sind. Ein bisschen was kann ich euch sicherlich dafür bieten, dass ihr mir helft. Oh, das ist gut. Ich brauche Geld, weil ich meine Schweinsachse kaufen möchte. Versuche ich schon den ganzen Tag, geht immer wieder schief. Nun gut, mir ist eigentlich diese ganze Sache einerlei. Und mit dem Dorfbüttel stand ich eh nicht gut auf rechten Fuß. Aber halt, warte, heißt das, ich muss mit diesem garstigen Elf zusammenarbeiten? Ich habe keine Reserve. Nein, müsst ihr nicht, weil ich werde jetzt in meine Hütte zurückkehren. Seid ihr sicher? Es sei denn, ihr hinterher seid interessiert an der Aufklärung dieses Falls und heuert mich an. Ey, garstiger Elf. Ich bin nicht garstig, wie es nennt mich jeder garstig. Also garstiger Halbelf. Ich war der Überzeugung, das war ihr Name. Mein Name ist Roba. Gastiger Roba? Nein, also Roba, der Alpha-Elf-Jäger. Ich verspreche euch, dass ich jedem von euch mehr als nur eine Schweinshaxe spendieren kann. Zwei Schweinshaxen sind mehr als eine Schweinshaxe. Das ist richtig. Dürfen wir mal gucken, welchen Intelligenzwert für einen Charakter hat. Bei meinen 12, aber er ist halt eben sehr impulsiv. Also ich 14, okay. Wenn ihr mir helft, diese Kutsche zurückzubringen mit den Leuten, die drin sind, dann werde ich euch Schweinshaxen besorgen. Oh ja. Viele Schweinshaxen. Viele. Dann werde ich die verbleibenden Anklagepunkte gegen euch unter den Tisch kehren. Ja. Und euch habe ich leider nichts zu bieten. Sie können mir das geheime Rezept für ihren... Zweitopf. Das kann ich mit dem Wirt sicherlich ausmachen. Das wäre gut. Nun gut, ja. Hatte ich nicht auch einen Teller Zweitopf bestellt? Zwei Eintöpfe habe ich heute schon angefasst. Diese und viele weitere Fragen klären wir dann beim nächsten Mal. Ja, es ist also dieses, die Ponys mit der Kutsche in den Sonnenuntergang und ihr habt beschlossen, sie zu befreien. Gut. Oh ja. Das wär's dann für heute. Das wär's für heute. Das wär's für heute. Das wär's für heute. Das war schon die zweite Folge von Herz der Würfel. Erreichen könnt ihr uns bei Twitter @nerdnerdnerd_de, auf ADN @nerdnerdnerd. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Oder ihr schreibt uns einfach einen Kommentar auf nerdnerdnerd.blogspot.eu. Auf Wiedersehen und bis bald.